Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Diesmal keine Ahnung, welche Folge, aber es ist der 14. Mai und ich möchte mal ein wenig über den Impfstatus berichten. Vor kurzem wurde ja für uns Lehrer auch die Möglichkeit eröffnet, uns impfen zu lassen und ich habe dem Ganzen dann jetzt auch mal Aufmerksamkeit geschenkt und habe mich dort impfen lassen. Und da wollte ich jetzt mal ein wenig drüber berichten, wie das so abgelaufen ist, organisatorisch und wie man sich danach dann so fühlt. Zunächst mal gibt es ja die Möglichkeit, da unterschiedliche Wege zu beschreiten. Entweder lässt man sich bei einem Hausarzt impfen oder man geht in eins der Impfzentren. Auch Fachärzte sind möglich. Und als das dann klar wurde, hatte ich dann bei meinem Hausarzt nachgefragt und der hat mich dann auch direkt einem Termin zugewiesen, hat gesagt, jo, komm vorbei, dann wirst du geimpft. Ja, ganz so einfach war es nicht, denn anrufen konnte ich nicht. Direkt auf der Webseite stand schon direkt, bitte nicht anrufen, ansonsten kommen wir zu nichts mehr. Die haben scheinbar nur noch damit zu tun, Impftermine zu verwalten. Und deshalb habe ich dann geschaut, okay, was ist der nächste Weg? Ich schreibe mal eine Mail. Und war dann auch erstaunt, dass ich innerhalb von 2 Stunden direkt einen Terminvorschlag hatte. Den musste ich noch ein bisschen einmal, also musste ich noch einmal verschieben. Und dann der zweite Termin, der sollte es dann sein. Und dann dachte ich mir, okay, fülle ich hier mal was aus. Dann gab es einen Link zur Seite des RKI, wo man so eine Informationsseite sich durchlesen sollte und unterschreiben sollte. Und man musste noch so einen kleinen Fragebogen, eine Anamnese ausfüllen und verschiedene Sachen ankreuzen. Jo, gesagt, getan, alles eingetütet, meinen sehr alten Impfpass rausgesucht. Das hieß damals, glaube ich, noch Impfbuch. Ist so ein ganz altes Teil, aber es scheint immer noch zu gelten. Alles dann in eine Tüte gepackt und dann dachte ich mir, okay, dann warte ich jetzt ab. Und einen Tag vor dem Termin ruft der Arzt an und sagt, ja, tut mir leid, klappt nicht, wir haben zu wenig Impfstoff. Dachte ich mir, okay, ja, kann man nichts machen. Habe ich mir einen alternativen Termin dann rausgeben lassen. Der wäre allerdings doch etwas weiter in der Zukunft gewesen. Und deswegen dachte ich mir, ja, okay, ich versuche mal mein Glück bei so einem Impfzentrum. Da gibt es dann die Möglichkeit, über diverse Portale einen Termin zu klicken. Und ist gar nicht so einfach, dann erstmal das richtige Portal zu finden. Da hangelt man sich dann irgendwie von Seite zu Seite und dann ist man irgendwann bei der richtigen Stelle angekommen und kann dann da so für den Bereich, ich glaube, Rheinland ist das dann, hier im Ruhrgebiet. Das ist einmal in Westfalen und in Rheinland nochmal aufgeteilt. Auch da musste ich erstmal überlegen, wo gehöre ich jetzt zu? Wo bin ich jetzt hier? Na gut, dann hatte ich da irgendwie einen Termin und habe gesehen, ach du meine Güte, ist ja auch erst so weit hinten. Okay, dann Termin geklickt. Und dann, als ich mal wieder wegen irgendeiner Geschichte in der Schule war und mit dem einen oder anderen Kollegen da gesprochen hatte, ja, habe ich die Info bekommen, die Termine, die kommen und gehen, so wie sie möchten. Also immer, wenn jemand dann zwischendurch mal einen Termin zum Beispiel cancelt, dann werden wieder neue Termine frei. Und dann dachte ich mir, ach, probiere ich es nochmal. Hatte dann Glück und hatte dann auch einen Termin recht zeitnah, innerhalb von ein paar Tagen konnte ich dann also in das Impfzentrum in Bochum. Das ist, wer sich da so ein bisschen auskennt, im Ruhrkongress. Das ist ein Gebäude zwischen Stadion und Starlight-Halle. Da kann man geimpft werden. Wenn man da vorbeifährt, sieht man auch immer die Leute draußen stehen. Und ja, da war dann also mein Termin. Sind wir dann hingefahren, runter ins Parkhaus und dann ging es erstmal rein. Direkt am Eingang wurde ich von einer Dame dann direkt gefragt, warum darf ich denn mich impfen lassen? Was ist denn so hier meine Berechtigung? Da habe ich gesagt, ja, Lehrer. Und dann hat sie mich aber auch sofort gefragt, Hochschulangehörige dürfen nicht. Dann habe ich gesagt, nee, bin ich nicht. Bin ja nur ganz profaner Berufsschullehrer oder Berufskolleglehrer und deshalb durfte ich dann auch rein. Ich fand es aber schon interessant, dass sie da explizit nochmal nachgefragt haben. Da scheint es für Hochschulangehörige ja, scheint die Lage nicht so ganz eindeutig zu sein. Eigentlich nicht, ja, aber vielleicht auch doch oder vielleicht in einem anderen Bundesland. Also irgendwie ist das nicht so eindeutig. Und ja, dann wurde Fieber direkt gemessen mit so einer kleinen Laserpistole quasi. Wurde einmal am Hals geprüft kurz, wie meine Temperatur ist. Und erst dann durfte ich das Gebäude tatsächlich betreten und bin dann mit meinen ganzen liebevoll ausgefüllten Unterlagen zu so einem Schalter hingegangen und musste mich dann durch so eine Plexiglasscheibe und zwei Masken, also meine Maske und die Maske des Gegenübers, irgendwie verständigen, was recht schwierig war. Ja, und dann hieß es, sie haben leider die falschen Unterlagen ausgefüllt. In der Terminbestätigung war nämlich ein Link, da habe ich draufgeklickt, beziehungsweise die wurden mir zugeschickt, dann PDF habe ich ausgefüllt, aber waren alte Unterlagen, muss ich also alles nochmal neu ausfüllen. Jo, also das war jetzt nicht so berauschend, da hätte ich jetzt gedacht, tja, könnte man doch mal aktualisieren, wenn man das mitkriegt, dass da die alten Termine verschickt wurden. Okay, dann war das also soweit erledigt und dann wird man da recht gut eigentlich durchgeleitet. Überall findet man Schilder und Ampeln und Gänge. Auch hier und da stehen überall Monitore, mit dem Hinweis, dass hier bitte keine Fotos und Videos gedreht werden. Habe ich mir gedacht, ich sehe doch im Internet, bei Twitter, immer die Leute, wie sie sich filmen, mit Pflaster, mit Fußboden des Wartebereiches, dass da Fotos gemacht werden. Vielleicht hat das mal für Probleme gesorgt, denn jedes Schild hat ja seine Geschichte. Und so war es da vielleicht auch mal irgendwann der Fall, dass da ja die Fotos oder Videos überhand genommen haben. Oder eben auch, ich meine, das ist ja tatsächlich auch irgendwie ein medizinischer Bereich, dass man da auch so ein bisschen dann noch die Privatsphäre wahrt. Ja, dann kommt man also durch so ein Gangsystem, sage ich jetzt mal, wird man da in so eine große Messehalle geleitet und in dieser Messe ist dann eben auch so eine labyrinthartige Struktur, durch die man dann durchgeleitet wird. Da stehen dann immer so Pfeile mit Besprechung A oder Impfkabine L. Ja, so irgendwie wird man dann mit Pfeilen da so entlang geleitet und dann hatte ich da auch ein kurzes Beratungsgespräch mit einer Ärztin, die nur so kurz nochmal nachgefragt hat und abgeklärt hat. Und danach bin ich weitergeleitet worden und war dann in einem Warteraum. Was heißt Raum? Also da standen irgendwie so 3-4 Stühle und es füllte sich so mit der Zeit. Und ja, dann durfte ich dann irgendwann in die Impfkabine nach einer kürzeren Wartezeit. Dann hat es einmal kurz gepiekst. Ich habe überhaupt nichts gemerkt. Und dann war der ganze Spaß auch schon vorbei. Dann geht es weiter in den nächsten Bereich. Da ist so eine Art Empfang. So ein Tresen ist da. Da muss man dann seine ganzen Unterlagen einmal abgeben. Ja, am Anfang kriegt man so eine kleine Mappe, wo alles reinkommt. Und diese Mappe soll man auch beim nächsten, also beim zweiten Termin, dann gleich mitbringen. Der zweite Termin, der wird auch direkt zusammen mit dem ersten Termin geklickt, so dass ich also jetzt auch genau schon weiß, wann der zweite Termin ist. Und dann soll ich diese Mappe wieder mitbringen. Ich bin also in diesen Wartebereich reingegangen und musste mich dann da auf den Stuhl setzen und warten. Warum auch immer, keine Ahnung, wahrscheinlich um also zu gucken, ob die direkt umfallen, dass man die noch versorgen kann, aber war eben auch nicht der Fall. Man saß dann da so ein paar Minuten rum, dann wurde ich irgendwann aufgerufen und konnte dann gehen. Ja, das war es eigentlich auch schon. So viel war dann der Spaß. Insgesamt waren alle Menschen sehr hilfsbereit und freundlich, alles war sehr ruhig und angenehm. Vielleicht hatte ich jetzt Glück oder es ist einfach immer so. Ich hoffe einfach mal, dass sich die Leute anständig verhalten bei solchen Veranstaltungen, dass es da keine größeren Ausnahmen gibt. Trotzdem hat es mich schon so an das ein oder andere endzeitapokalyptische Szenario erinnert, wo dann wenn die Zombie-Apokalypse kommt, alle noch irgendwie versuchen, den Helikopter zu erreichen, aber es schaffen dann irgendwie doch nicht alle. Also dann wurden auch einige am Eingang abgewiesen oder die kamen dann doch nicht rein. Und man wurde da wirklich 3-4 Mal gefragt, warum man denn sich tatsächlich jetzt impfen lassen darf. Ja, okay, Berufsgruppe, okay, das gehört dann zur Priorisierung, ist also in Ordnung. Also das wurde schon sehr ordentlich da versucht dann durchzusetzen. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass es so einfach wäre, da mal ebenso nebenher da irgendwas zu regeln. Das war schon sehr strikt gehandhabt. Ja, heute, einen Tag nach meiner Impfung, merke ich nur einen kleinen Muskelkater in der Einstichstelle an meinem Arm. Ansonsten aber nichts, also ihr braucht keine Sorgen haben. Die Nebenwirkungen halten sich in Grenzen und sind nur selten oder sehr, sehr selten. Heute habe ich noch eine Info gekriegt, dass das war eine Info von der IHK, da bin ich ja auch als Prüfer. Und da bin ich mir jetzt so gar nicht sicher, was da so, was es damit auf sich hat. Aber da habe ich zumindest jetzt eine Bescheinigung bekommen, dass ich Prüfer bin und mich jetzt auch aufgrund dieser Prüfereigenschaft irgendwie auch priorisieren lassen kann. Wobei in diesem Schrieb auch drin steht, dass das wohl sehr stark dann von den zur Verfügung stehenden Impfdosen abhängt, aber damit kann man dann wohl ganz gut zum Hausarzt zum Beispiel gehen und sich dann dort über diese Bestätigung als Prüfer eine Priorisierung irgendwie dann bescheinigen zu lassen. Brauche ich ja jetzt nicht mehr, ich fand es aber trotzdem nochmal ganz interessant. Nochmal zur Erinnerung, die Prüfer sind ja auch jetzt nicht nur immer Lehrer, also dann wäre es ja natürlich so ein bisschen albern, jetzt hätte ich das ja doppelt, sondern werden ja auch noch paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und Vertretern eben besetzt. Insofern für diese Gruppen wäre es dann durchaus nochmal interessant, dieses Schreiben zu erhalten und sich darüber dann einen Termin beim Hausarzt in irgendeiner Form zu beschaffen. Ja, also erster Schritt auf dem Wege zur Normalität ist jetzt gegangen. Ich hoffe, dass er auch für viele andere dann jetzt in den nächsten Wochen möglich wird. Sieht ja im Moment so aus, als würde es da tatsächlich jetzt demnächst viele Impfdosen geben und dass diese Knappheit dann jetzt auch bald vorbei ist und dass wir dann demnächst auch, ja, vielleicht zum neuen Schuljahr hin dann schon wieder mit mehr Normalität rechnen können. Das ist insbesondere dann interessant, wenn ja auch für Schülerinnen und Schüler diese Priorisierung fällt und man da auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel in den Sommerferien dann zu impfen. Gab jetzt noch diesen schönen Tweet von Helge Braun aus dem Bundeskanzleramt, dass zumindest Kitas und Grundschulen jetzt beantragen können, sich da Luftfilter reinzustellen. Warum nicht für die anderen Schulen, frage ich mich. Warum nicht generell einfach mal eine Klimaanlage in Schulen? Ich meine, alle größeren Gebäude werden ja mit sowas ausgestattet. Und ja, viele Leute in einem kleinen Raum, die einfach die Luft wegatmen, das ist auch in nicht-pandemischen Zeiten keine gute Idee und sorgt dafür, ja, dass man irgendwie so ein bisschen dull im Kopf wird und dann vielleicht nicht mehr so leistungsfähig ist, weil der, ja, CO2-Gehalt in der Luft ansteigt langsam. Okay, schauen wir mal, wie es also weitergeht mit der Pandemie. Zum Thema Impfen waren das jetzt so meine ersten Eindrücke. Ich hoffe, euch geht's gut. Ansonsten bleibt schön gesund und munter. Wascht euch immer schön die Hände und wir hören uns. Bis dann und tschüss.